von Jörg Duda. Die ersten knapp 19 Minuten sind reserviert für eine Komposition für Tuba und Orchester. Wir hören sein Opus 82 Nummer 1 mit dem Titel Matkala, ein finnischer Ausdruck, der so viel wie auf dem Weg oder englisch der Untertitel On the Way bedeutet. Andreas Martin Hofmeier ist der Solist an der Tuba, begleitet von den Münchner Philharmonikern, dirigiert von Andrew Manzi. Thank you. Thank you. The Unterwegs oder auf dem Weg, Finnisch Matkala, so der Titel dieses dreisätzigen Werks für Tuba und Orchester Opus 82 Nummer 1 von Jörg Duda, hier in einer Aufnahme von 2014 mit Andreas Martin Hofmeier und den Münchner Philharmonikern, dirigiert von Andrew Manzi. Als nächstes Musik der Komponistin Gloria Coates aus einer Reihe von Stücken, die sie der Natur gewidmet hat, als Reflexion, aber auch als Appell für einen achtsamen Umgang mit ihr. Das folgende Stück ist von Bienen inspiriert, Call of the Bees 2, ein Duo für Viola und Klavier, Opus 77b. Vier Sätze, die wir jetzt hören mit Nils Mönkemeyer und William Yoon. Thank you. Call of the Bees 2, das Duo für Viola und Klavier, Opus 77b von Konstantin Gursi. Wir hörten die vier Sätze in einer Studioproduktion vom Juni 2020 im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks mit dem Bratschisten Nils Möckemeyer, am Flügel William Yun. Xenien, in der Antike kleine Gastgeschenke, aber auch der Titel eines Werks von Hans Stadelmeier für kleines Orchester. Hier sind die fünf Sätze Ingresso, Elegia, Ballo Notturno und Marcia mit dem Münchner Kammerorchester, geleitet von Christoph Poppen, im März 2001. Thank you. Musik von Hans Stadelmeier, Xenien für kleines Orchester. 5 Stücke, hier gespielt vom Münchner Kammerorchester, dirigiert von Christoph Poppen im März 2001. Xenon Phi hingegen ist der Titel der folgenden Kammermusik von Dorothee Eberhardt, geschrieben für Flöte, Altflöte und Klavier. Und wir hören die beiden Sätze, gespielt vom Münchner Flötentrio. Das sind Elisabeth Weinzierl, Edmund Wächter und Eva Schieferstein. Thank you. Thank you. Kammermusik von Dorothe Eberhard, Xenon Vieh für Flöte, Altflöte und Klavier, gewidmet den Interpreten, die wir gerade gehört haben, den Mitgliedern des Münchner Flötentrios Elisabeth Weinzierl, Edmund Wächter und Eva Schieferstein im Oktober 2007. Wir erweitern die Besetzung wieder für die Kammersinfonie Nummer 4 für 14 Streicher Opus 87 von und mit Rudi Spring, denn er hat die beiden Sätze Fantasie und Ritornell-Mosaik nicht nur komponiert, nein, er leitet auch die Kammerata Bern, Konzertmeister Erich Höbart. Thank you. Thank you. Musik von und mit Rudi Spring. Das war seine Kammersinfonie Nummer 4 für 14 Streicher, Opus 87, in einer Aufnahme vom Mai 2010 mit der Kammerata Bern, von ihm geleitet, und mit Konzertmeister Erich Höbart, der neben Wolfgang Steger den Auftrag für dieses Werk gab. Gloria Coates ist unsere nächste und letzte Komponistin in der heutigen Concerto Bavarese-Ausgabe hier auf Bayern 2. Wir hören ihr Stück The Silver-Eyed Soul für Kontrabass und Klavier, gespielt von Christine Hoog und Alessandro Taverna. Thank you. Die Kontrabassistin Christine Hoog und der Pianist Alessandro Taverna im Oktober 2012 mit The Silver-Eyed Soul, einem Stück von Gloria Coates.